Lektion 7. Aufgabe 3D. Allen negativen Umfrageergebnissen zum Trotz, der Kinder- und Jugendbuchmarkt kann sich über eine mangelnde Nachfrage nicht beklagen. Rund 6000 deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher erscheinen jährlich. Jugendbuchautorinnen wie Cornelia Funke sind die stillen Helden im Kinderzimmer. Ihre Titel, Die wilden Hühner oder Tintenherz, werden millionenfach gekauft. Die Wissenschaft zeigt, Kinder- und Jugendbücher sind authentische Texte, die den jungen Leser auf einer emotionalen Ebene ansprechen und zur Identifikation oder Auseinandersetzung mit den Hauptfiguren einladen. Besonders in der Phase der sogenannten Lesepubertät, die parallel zur biologischen Pubertät verläuft und zu einer wissenschaftlich erwiesenen Abnahme der Lesehäufigkeit führt, könne Kinder- und Jugendliteratur die Leser mit Identifikationsthemen wie erste Liebe, Freundschaft und Familie erreichen. In einem Internetportal gibt das Institut für Jugendbuchforschung didaktische Vorschläge für den Einsatz von Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht für Deutsch als Fremdsprache. Über 100 moderne Literaturtitel sind nach Lerngegenstand und Zielgruppen sortiert. Unterrichtsideen wie das Verfassen eines neuen Endes einer Geschichte oder das Schreiben eines Briefes an die Hauptfigur wurden zusammengetragen. Dabei ist die richtige Textauswahl für den Einsatz im Unterricht wesentlich. Die Lektüre muss am Alter, Sprachniveau und den Fähigkeiten der Schüler ausgerichtet sein und darf die Schüler nicht überfordern. Aus der Praxis gibt es gute Erfahrungen mit Texten, die sprachlich zwar gut verständlich, dabei aber doppelsinnig oder lustig sind. Vorhandene Leerstellen in einem Text kann der Leser mit eigenen Ideen und Deutungen füllen, ganz nach seinen Vorstellungen. Bei solchen Aufgaben gilt, der Leser hat immer Recht. Es kann ihm niemand die Freiheit nehmen, Schlüsse aus dem Text zu ziehen, sich über den Text zu ärgern, sich über ihn zu freuen, ihn zu vergessen oder das Buch, in dem er steht, zu einem beliebigen Zeitpunkt in die Ecke zu werfen. So sprach bereits der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger in seinem Aufsatz »Bescheidener Vorschlag zum Schutze der Jugend vor den Erzeugnissen der Poesie« davon, dass die Lektüre ein anarchischer Akt sei. Meiner Meinung nach spricht man besser von der Autonomie des Lesers, da der Leser selbst über seinen Umgang mit Literatur entscheiden kann. Das muss ja nicht anarchisch sein. Heute befindet sich die Literaturdidaktik im Deutsch- und Sprachenunterricht auf dem Weg dahin, selbstbestimmtes Lesen zu lehren. Diesen handlungsorientierten Ansatz möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.